Judas, der Schutzpatron. Da die Kampfmethoden des Judentums seit Bestehen einer rabbinatisch organisierten jüdischen Priesterschaft ewig dieselben waren, so werden die Erfahrungen, die wir heute zu machen Gelegenheit haben, auch dazu führen, dass wir das erste bedeutsame Zusammenprallen arischen Geistes und jüdischer Vergewaltigungsgier rückblickend neu verstehen und deuten lernen. So wird denn auch die Gestalt Jesu Christi und alles, was Zion vom ersten Tage seines Auftretens an zu seiner Vernichtung betrieben hat, in völlig neuem Lichte uns erscheinen, jedenfalls aber nicht mehr in dem Irrlichte, welches im Laufe der Jahrtausende Zion über die Erlebnisse jenes seines verhängnisvollsten Widersachers flimmern ließ. Im Lichte unserer heutigen Einsichten aber ist es uns klar geworden, dass wir die Gestalt jenes Apostels, der im arglosen Sinne uneingeweihter Miterlebender uns als Verräter überliefert worden ist, ganz neu und ganz anders auffassen und deuten lernen müssen. Judas Ischariot aber ist, klipp und klar herausgesagt, der erste im Kampfe arischen Geistes gegen jüdische Weltgestaltung oder besser gesagt Weltverunstaltung in Verwendung gekommene Abkommandierte. Wir müssen uns daran gewöhnen, in ihm nicht das zu erblicken, als was die um ihre Geheimnisse besorgten Rabbiner von den Christen ihn erblickt wissen wollten, nämlich den Anhänger des Heilands, der aus Neid oder Geldgier, Missgunst oder Hass sich abkehrt und zum Verräter wird, sondern er ist einfach als der vom Rabbinat Synhedrion abgesendete Aufpasser und Spion zu betrachten, dessen Aufgabe es war, sich jenem lästigen und verhassten Manne als Jünger und begeisterter Anhänger zu gesellen, um derart zu erfahren, wie weit seine Macht und sein Einfluss auf das betörte Volk sich ausbreite, damit im entscheidenden Augenblicke seine Vernichtung durch die stets über alles auf dem Laufenden erhaltenen Rabbiner betrieben werden konnte. Dann wussten es diese neunmal Weisen durchzusetzen, dass nicht sie, sondern der römische Landpfleger als der Urteilsvollstrecker erscheine, gleichzeitig aber auch dafür Sorge zu tragen, dass der alterwählte Kniff der Überwachungsmethode des Widersachers niemals Eingang in die Weltgeschichte finden konnte. Und so ist die Gestalt des Judas, dem Judentum zu symbolischer Bedeutsamkeit emporgewachsen, und es besitzt in ihm das geheime Sinnbild seiner von Fremdlingen niemals durchschauten, ewig wirksamen Vernichtungsmethode. Wer dies bedenkt, der wird nicht staunen, wenn er erfährt, dass die Sowjetregierung der heutigen bolschewistisch-jüdischen Weltverunstaltung in einer kleinen sibirischen Stadt dem Judas Ischariot ein Standbild gesetzt hat. Im Triumphgefühle ob des erreichten Zieles der unumschränkten Herrschaft haben sie dort in behaglicher Entfernung von aller arischen Kritik und etwaigem Aufdämmern eines Verständnisses für solch rätselhaftes Monument ganz einfach ihrem Schutzpatron auf dem Wege zur Weltherrschaft das von ihm voll und ganz gebührende Denkmal errichtet. Denn wahrlich, in diesem Zeichen des ins feindliche Lager abkommandierten Zions haben sie seit Jahrhunderten gesiegt und werden so lange siegen, als die ihnen zur Vernichtung preisgegebenen Völker das Wesen dieses Schutzpatrons nicht begriffen und seine einzelnen realen Vertreter nicht mit unbarmherziger Schonungslosigkeit aus den Reihen der ihren ausgemerzt haben werden. Der Weltsieg Zions aber ist und bleibt wirklich und wahrhaftig ein unwiderruflicher und nicht zu verhindernder, solange das Ariertum sich nicht von Zions Allgegenwart durch Ausscheidung und Ausrottung der Gauner und Schwindler befreit haben wird. Die Tragikomödie aber im Kampfe gegen diese im Grunde nichts als Verräter zu bezeichnenden guten Freunde besteht gemeiniglich darin, dass der Arier theoretisch wohl die Möglichkeit ihres Vorhandenseins begreift, in der Praxis aber mit seinem Misstrauen sich um Rat und Auskunft an die Angezweifelten wendet, worauf er gerührt und erschüttert ob der beleidigten Entrüstung der so ungerecht Bemisstrauten in edler Aufwallung von Reue und Rührung in erneuter und mehr denn je innigster Freundschaft sich den neunmal schlauen Judassen verbunden fühlt. Deutsches Volksblatt, 27. Januar 1922. Ich glaube nicht, dass der Durchschnittsleser sich auch nur eine blasse Vorstellung von der ungeheuren Tragweite der Verwendung des Judas für das gesamte deutsche Leben macht. Er, der jeden, der seine Gedanken ausspricht, seine Gesinnungen zur Schau trägt, für einen vertrauenswürdigen und unbedenklichen Gefährten ansieht. Und in der Tat, es ist ein nicht genug zu bestaunendes Mysterium, dass der arische Mensch und namentlich der Deutsche, so sehr er in allen Dingen der Außenwelt vor der unbelebten Materie nicht minder als vor der gesamten belebten Erdoberfläche den guten, hellen, lebendigen Blick des menschenfassenden Geistes bewährt, dann vor dem Allerwichtigsten, dem menschlichen Angesichte geradezu als blind zu bezeichnen ist, nichts sieht, nichts erkennt, keinerlei Zusammenhang zwischen dem Äußeren eines Menschen und seinen Seelenregungen herzustellen vermag, kurz, im Laufe der Jahrtausende, während er das Chaos zu gestalten wusste, den Menschen selbst zu erkennen, niemals erlernt hat.